Kundgabe 8250. Empfangen am 24.08.1962. Gott und Jesus ist eins. Menschwerdung Gottes. Dass sich der Geisteszustand der Menschen stets mehr verfinstert, geht auch daraus hervor, dass sie die Einswerdung Gottes mit Jesus nicht recht zu verstehen vermögen und dass sie deshalb auch für die Menschwerdung Gottes nicht das rechte Verständnis haben. Sie sind durch die Lehre von der dreipersönlichen Gottheit zu falschem Denken gekommen. Doch immer wieder muss gesagt werden, dass die ewige Gottheit nicht personifiziert werden kann, dass sie also nicht anders vorstellbar ist als Kraft, welche die ganze Unendlichkeit erfüllt. Diese Kraft ist nicht zu begrenzen und kann also auch nicht als Form gedacht werden, aber sie kann eine Form gänzlich durchstrahlen. Und der Vorgang einer gänzlichen Durchstrahlung mit göttlicher Kraft hat stattgefunden bei dem Menschen Jesus. Er war voller Liebe und Liebe ist die Ursubstanz der ewigen Gottheit, die unausgesetzt ausgestrahlt wird in die Unendlichkeit, die alles erstehen lässt und alles erhält. Und diese göttliche Liebekraft also durchstrahlte die menschliche Form Jesus und also manifestierte sie sich in ihm. Das Urwesen Gottes nahm Aufenthalt im Menschen Jesus und also wurde Gott Mensch. Und da Jesus gänzlich erfüllt war von der Ursubstanz Gottes, wurde er Gott. Denn auch die menschliche Außenhülle konnte nach seinem Kreuzestod als gänzlich vergeistigt sich mit Gott vereinigen, so dass also Jesus nun zur vorstellbaren Gottheit wurde. Dass der Mensch sich Gott nicht anders vorstellen kann als in Jesus, dass aber nimmermehr von zwei Personen die Rede sein kann. Es hatte der Mensch Jesus auf Erden das Ziel erreicht, die völlige Vergöttlichung, die alle geschaffenen Wesen erreichen sollen. Denn Gott wollte Ebenbilder schaffen, deren letzte Vollendung jedoch der freie Wille des Wesens selbst erreichen muss. Der Mensch Jesus hat nicht nur durch ein Liebeleben diese Vergöttlichung erreicht, sondern durch das Erlösungswerk auch die Sündenschuld der Menschheit getilgt. Denn er nahm die Liebekraft Gottes in Anspruch, ansonsten er nicht fähig gewesen wäre, das entsetzliche Leid und den Kreuzestod zu ertragen. Und diese Liebekraft war das Urelement Gottes. Also war Gott selbst in aller Fülle in dem Menschen Jesus und hat das Erlösungswerk vollbracht. Wenn ihr Menschen jedoch von einem dreipersönlichen Gott sprechet, so ist das ein irreführender Begriff, denn die ewige Gottheit kann nicht personifiziert werden, denn sie ist nur Liebe. Und diese Liebe manifestierte sich in Jesus. Und es wirkte nun der ewige Gottgeist in Jesus. Und er ist für alle Wesen nur in Jesus vorstellbar. Weil die von Gott einst erschaffenen Wesen deshalb abfielen von ihm, weil sie ihn nicht schauen konnten, ist er in Jesus für sie zum schaubaren Gott geworden. Aber es ist Jesus kein zweites Wesen, das neben Gott zu denken ist. Er ist Gott. Denn Gott ist Liebekraft, die eine völlig vergeistigte Form durchstrahlte, also diese nur noch göttliche Ursubstanz war und daher auch nur schaubar den Wesen, die gleichfalls sich vergeistigt haben, um Geistiges schauen zu können. Wenn von Vater, Sohn und Heiliger Geist gesprochen wird, so ist das als Bezeichnung für das Wesen Gottes wohl gültig, wenn der Vater als Liebe, der Sohn als Weisheit und der Heilige Geist als Kraft, als Wille oder Macht Gottes anerkannt wird. Denn das Wesen Gottes ist Liebe, Weisheit und Macht. Doch das Ziel, das Gott sich setzte bei der Erschaffung der Wesen, die Vergöttlichung dieser Wesen im freien Willen erklärt, so es erreicht wird, auch die Menschwerdung Gottes in Jesus. Die schaubare Gottheit in Jesus, während die dreipersönliche Gottheit überhaupt keine rechte, das heißt wahrheitsgemäße Erklärung zulässt. Es haben sich die Menschen selbst Begriffe geschaffen, die darum hinderlich sind für das geistige Ausreifen, weil nur ein Gott angerufen werden kann, nicht aber zu drei verschiedenen Göttern gebetet werden darf, sondern Gott selbst erkannt werden will in Jesus und darum auch er nur angebetet werden kann in Jesus. Und er fordert von allen Menschen diese Anerkennung, weil ihm einstens die Anerkennung verweigert wurde und weil gleichzeitig auch das Erlösungswerk anerkannt werden muss. Denn ohne Jesus Christus kann kein Mensch Vergebung seiner Urschuld finden. Und es muss sich der Mensch daher zu ihm bekennen. Er muss glauben, dass Gott selbst sich der Menschheit annahm und in Jesus das Erlösungswerk vollbracht hat. Amen.